Bald erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid wird sein, keine Trübsal und Not, keine Träne, Angst und Tod. Friede herrscht in jenem Land, keine Sünde ist bekannt. Welch ein Tag, herrlicher Tag wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn einst Jesus führt mich heim, meinen Heiland dann ich seh, der aus Gnade mich ersehn. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, herrlicher Tag wird das sein. Keine Sorgen sind dort, Fried und Freud erfüllt den Ort. Keine Krankheit noch Leid, dort man jauchzet alle Zeit. Und für immer darf ich sein, mit dem Heiland dort vereint. Welch ein Tag, herrlicher Tag wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn einst Jesus führt mich heim, meinen Heiland da nicht seh, der aus Gnade mich ersehn. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, herrlicher Tag wird das sein. Bald erscheint jener Tag, da der Herr der Herrlichkeit kommt zurück auf unsere Erd, dass sein Reich gegründet wird. Alle, die ihm treu gedient, werden dort mit Ehr gekrönt. Welch ein Tag, herrlicher Tag wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn einst Jesus führt mich heim, meinen Heiland an mich seh, der aus Gnade mich ersehn. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, herrlicher Tag wird das sein.